WDR 3 Hörspiel. Mit Bianca Hauder und einer Krimi-Empfehlung für den Freitagabend. Haben Sie den goldenen Handschuh im Kino gesehen? Grandioser Film von Regisseur Fatih Akin nach dem Roman von Heinz Strunk über den Frauenmörder Fritz Honka aus dem Hamburger Kiezmilieu der 70er Jahre. Wenn Sie den gesehen haben, dann wird Ihnen vielleicht auch unser Krimi heute Abend gefallen. Es geht da um Jakob König, ebenfalls wie Fritz Honka, ein Außenseiter der Gesellschaft. Ein Typ, der allen unheimlich ist, seltsam aussieht, seltsam spricht und isoliert am Waldrand allein lebt. Außenseiter werden ja schnell verdächtigt, wenn irgendwo ein Verbrechen geschieht. Für sie ist es auch besonders schwierig, sich gegen falsche Anschuldigungen dann zu verteidigen. Doch leider ist die Welt nicht schwarz und weiß oder eindeutig gut und böse. Und es gibt auch Außenseiter, die eben zu Tätern werden. Die Wahrheit daraus zu finden, frei von Vorurteilen, aber auch von falschem Mitgefühl, ist keine leichte Aufgabe. Doch genau die müssen die Ermittler im Krimi-Hörspiel, wer auch immer, lösen heute Abend. Ob es ihnen gelingt, das hören sie jetzt. Obwohl er allein lebt, seit jeher. Obwohl es niemanden gibt, für den er sich rasieren müsste. Rasiert er sich. Jeden Morgen um 4 Uhr. Er schrubbt Nachtschweiß vom Körper, legt ein Handtuch auf den einzigen Stuhl, setzt sich, nackt wie er ist. Greift zum Tabak, rollt eine Zigarette, holt mit dem Zeigefinger Speichel aus der Backentasche und nässt den Klebestreifen. Die Zigarette schmilzt langsam zwischen seinen Fingern. Er verlässt die Hütte, ohne zu frühstücken. Er geht zu Fuß, braucht etwa 20 Minuten ins Dorf. Er sucht den Bahnhof ab, die Kneipen, sammelt Pfandflaschen, die in Mülleimer geworfen oder neben Mülleimern vergessen wurden, oder auf den Fensterbänken der Kneipen. Noch ist es früh am Morgen. Kaum ein Bewohner des Dorfs ist auf den Beinen. Erst am Samstag bringt er, als erster Kunde, die Flaschen zum Supermarkt und kauft vom Pfand die paar Sachen, die er zum Leben braucht. Wer auch immer. Ein Hörspiel von Markus Orts. Musik: Rainer Quade. Regie: Angeli Backhausen. Wir standen am üblichen Platz, nah beim Gitter. Und auf dem Bürgersteig schlurfte er, Jakob König. Vor langer Zeit hatte er die Hütte am Waldrand gekauft. Keine Ahnung von welchem Geld. Wir wussten, dass er von dem lebte, was wir wegwarfen. Fast wie ein Schwein, sagte man. Wir blickten durch die Gitter zu ihm hin. Leicht gebückt zog er einen Bollerwagen hinter sich her, in dem Flaschen klickerten. Dieser Tag war der Tag, an dem unsere Neugier geweckt wurde. Hey, Sie! Hey! Ja, Sie, Herr König. Seit wann leben Sie eigentlich da draußen? In dieser Hütte. König deutete mit dem Finger fragend auf seine Brust und lächelte. Er ließ seine Karre stehen und näherte sich von außen dem Gitter unserer Schule. Wir wussten, dass er nicht sprechen konnte. Er sagte nichts, sondern hielt seine Hände in die Luft. 10 Finger. Schloss die Hände. Nochmal 10 Finger. Schloss die Hände. Und weitere 5. 25 Jahre? Und was machen Sie den ganzen Tag? Sie müssen doch irgendwas machen. Außer Pfandflaschen sammeln. Und warum leben Sie da? So ganz allein? Mögen Sie keine Menschen? Aber Sie wissen schon, dass die Menschen Sie nicht mögen, oder? Sie können doch tun, was Sie wollen. Wenn ich Sie wäre, würde ich einfach abhauen. Raus aus dem Kaff. Was hält Sie noch hier? König zeigte Handflächen, als wolle er sagen, tut mir leid, kann nirgends hin, muss hier bleiben. Was glotzen Sie so? Woher hast du den Flummi, Harry? Pass mal auf, lass König. Das, Harry. Jetzt hören Sie endlich auf zu glotzen. Komm, Harry, lass es. Guck mal. Scheiße, Harry, was soll das? Königs Schrei war leeres Gebrech. Stumm, verstümmelt. Kurz sahen wir den Zungenklumpen in seinem Mund. Ein toter, geköpfter Fisch im Netz verrauchter Zähne. Harry war selber erschrocken, dass er König getroffen hatte. Und jetzt tippelte der Flummi über die Straße. König rieb sich kurz die Schläfe, lief dem Flummi hinterher, hob ihn auf, kehrte zum Gitter zurück und streckte seine Hand durchs Gitter zu uns hinein und öffnete seine Hand. Und in der Hand lag der Flummi. Rot-weiß-blau. Aber was wir sahen, war nicht der Gummiball. Nein. Wir sahen die widerliche Hand des Kerls. Widerlich. Vielleicht Altersflecken. Vielleicht Flecken vom Rauchen. Gestank. Dazu rochen wir den Gestank der gedrehten Ekel. Uns überkam ein Ekel, der nach Entladung schrie. Und Nicole war es, die zu Tat schritt. Sie brachte es auf den Punkt, unser Gefühl der Abscheu. Spitzte ihre Lippen und spuckte in die hässliche Hand hinein. Und als König seine Hand nicht etwa zurückzog, so wie jedermann es getan hätte, spürten wir, als König uns seine Hand plötzlich weiter offen entgegenhielt, eine furchtbare Kälte. Als hauche uns etwas Eisiges an. Wir drehten uns um und eilten Richtung Schulgebäude. Nach ein paar Schritten kullerte der Flummi zwischen unseren Füßen hindurch. Ich trat mit dem Fuß drauf und stoppte seinen Lauf. Hob ihn auf. Keine Spuckespur. König musste ihn gesäubert, musste unseren Speichel am Hosenbein oder Mantelschurz abgewischt haben. Wir drehten uns um. Und König, als sei nichts geschehen, zog seinen Bollerwagen hinter sich her und entschwand Schritt für Schritt unserem Blickfeld. Ein alter Kassettenrekorder, ein Schränkchen, eine Kochplatte und ein Formikarium. Eine Ameisenfarm bestehend aus zwei alten Aquarien und einer Verbindungsröhre. In einem der Aquarien das Nest, ein Gasbetonstein, im anderen die Arena, aus der die Ameisen das Futter holen. Die Röhre ein einziges Krabbeln. Nachdem König gefrühstückt hat, dreht er 5 Zigaretten auf Vorrat, legt eine seiner Kassetten ein, drückt den Knopf, zündet eine Zigarette an, setzt sich vors Formikarium und beobachtet, was geschieht. Dasselbe. Jeden Tag. Er raucht langsam und manchmal fallen Aschewürmer herunter. Auf jeder Kassette ist in Endlosschleife ein einziges Stück aufgenommen. Moonlight Serenade, Adagio und Chi Mai von Ennio Morricone. Chi Mai heißt wer auch immer. Der hat mich angeglotzt. Seine Augen. Haifischaugen. Der sagt nichts. Kein Wort. Der wehrt sich nicht. Also. Mein Vater nennt ihn Duckmäuser. Hä? Schlimmer noch. Dafür gibt's kein Wort. Der lässt alles mit sich machen. Der lässt sich einen Flummi an den Kopf werfen. Ja. Der lässt sich in die Hand spucken. Und der holt den Flummi dann auch noch zurück. Also. Und wischt die Spucke ab. Der lässt sich alles gefallen. Alles? Dieses Gefühl, das langsam unsere Hälse hinaufkroch. Das Gefühl eines 3-jährigen Kindes, das kurz davor steht, einem Schmetterling die Flügel abzuknipsen. Ich habe eine Taube kaputt gemacht. Also Ameisen, Spinnen, Mücken ist ja harmlos. Aber eine Taube, ich habe sie im Netz gehabt und habe ich mit einem Ziegel draufgeschlagen. Das gab so richtig Blut und Federn und das hat gefiebt. Ey, so voller Angst. Da habe ich noch weiter geschlagen, da war das Vieh schon lange tot. Je länger wir über König sprachen, umso mehr verstrickten wir uns in Möglichkeiten. Jahrelang hatte er am Rand unseres Bewusstseins existiert. Jetzt war er einfach so durch eine einzige Begegnung mitten in unsere Welt getreten. Wir fragten uns, was für ein Mensch das war, weshalb er allein im Wald hauste, ob man etwas über ihn in Erfahrung bringen könnte oder ob es möglich wäre, etwas aus ihm herauszuquetschen. Gehen wir hin. Morgen. Um 5. Nachts reißen ihm manchmal die Augen auf. Er macht Licht und verlässt das Bett. Er trinkt Wasser. Er raucht. Er geht in der Hütte auf und ab. Er legt sich wieder hin. Am Morgen steht er früher auf als sonst. Die Ameisen sind ruhig geblieben. Ich hasse den Wald. Scheiß Wetter. Da, kein Rauch aus dem Kamin. Ist offen. Hallo? Ist jemand da? Was macht er draußen im Wald bei dem Wetter? Schaut mal, ein Formicarium. Ein was? Der züchtet Ameisen. Wieso sollte jemand Ameisen züchten? Im Wald. Ein Stuhl. Ein einziger Stuhl. Traurig, oder? Warum? Ein Stuhl. Mensch, kapierst du das denn nicht? Alles so sauber hier. Das hätte ich nicht gedacht. Was ist denn das hier? Nicole zeigte auf einen Eisenring im Boden. Harry packte den Griff und zog eine rechteckige Klappe hoch. Die Öffnung zu einer Treppe, die ins Dunkle führte. Ein Keller? In einer Hütte? Scheiße, ich geh da nicht runter. Ja, klar gehen wir da runter. Wir stiegen die Stufen hinab ins Finstere. Unten müffelte es. Ein anderer Geruch als der Gestank des Tabaks. Der Keller war voller Tiere. Hasen, Wildschweine, Enten, Ratten, ein Dachs. Alle ausgestopft, aber nicht fachmännisch. Mal gab es Risse, aus denen Holzwolle quoll. Mal gab es Löcher, mal fehlte die Nase. Mal war ein Auge ein Stückchen tiefer gerutscht als das andere. Mal sahen wir zerrissene Lippen oder abgeknickte Ohren. Auf zwei Bänken lagen Werkzeuge und Messer. Ein Skalpell, Drähte und verschiedene Flaschen. Das hat er selbst gemacht? Keine Ahnung. Ich glaube, wir verschwinden besser. Nein, wir warten. Im Ernst, ist doch creepy irgendwie. Ach, der Kerl ist harmlos. Denk an den Flummi. Wir stiegen zurück nach oben. Wir warteten. Wir warteten. Wir warteten. Wir warteten. Und betraten. Und betraten. An diesem Tag. Unwiderruflich. Unwiderruflich. Das Leben. Das Leben. Des Duckmäusers. Des Duckmäusers. Und einmal, Jahre zuvor, steht König da mit einer Ente in der Hand. Der neue Förster hat sie ihm gebracht. Rudolf Giering. Auf gute Nachbarschaft, sagt der Förster. Und König hält die Ente in der rechten, am Hals. Der Kopf geknickt. Der Förster greift sich an den Hut und sagt ein Jägerwort. Und König nickt. Nickt. Nickt. Steht dort, als die Tür sich hinter dem Förster schließt. König legt die Ente auf den Tisch. Er streicht ihr über den Kopf. Die Augen der Ente haben furchtbar kleine Lider. Sie stehen halb offen. König nimmt die Ente hoch. Er will sie auf beide Füße stellen, doch sie kippt um. König verstärkt den Hals und die Beine mit Hölzern und Draht. Jetzt steht die Ente aufrecht. Zwei Tage später hält er sich die Nase zu, holt einen Spaten und gräbt am Waldrand ein Loch. Mitsamt Hölzern und Drähten legt er die Ente hinein und schüttet das Loch wieder zu. Er legt Steine auf die Erde. Steine, die ein großes E bilden. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Entschuldigung, wenn wir einfach so hier rein sind. Der Regen. Wir dachten, wir kommen einfach mal vorbei. Ist bestimmt einsam hier draußen. So ganz allein. Während des Wartens war uns ein Foto aufgefallen. An der Wand, mit einer einzigen Reißzwecke befestigt. Das Foto zeigte eine Almhütte in einer Berglandschaft. Schnee überall, kein Mensch auf dem Foto. Nur die Hütte und meterhoher Schnee. Keine Postkarte, sondern ein Foto, wie wir sahen, als Harry die Reißzwecke rauspulte und das Foto umdrehte. Was ist denn das für ein Foto? Sind Sie schon mal dort gewesen? Sind Sie dort aufgewachsen? In der Almhütte? Ist das einzige Foto hier. Schreiben Sie es auf. Sie können doch schreiben. Also gut. Warum haben Sie es aufgehängt? Weil der Schnee alles bedeckt. Warum züchten Sie Ameisen? Vor 5 Jahren betrat eine Königin meine Hütte. Harry, willst du dich nicht entschuldigen? Du hast ihm einen Flummi an den Kopf geworfen. Und du, Nicole, du hast ihm in die Flosse gerotzt. Warum lassen Sie sich sowas gefallen? Warum wehren Sie sich nicht? Schreiben Sie es auf. Wieso schreiben Sie denn nichts? Sollen wir wieder gehen? Sollen wir noch bleiben? Wie ihr wollt. Und Sie? Was wollen Sie? Achselzucken. Das war unverschämt. Achselzucken. Ein Mensch, der nichts wollte. Das war unverschämt. Das kannten wir nicht. Widerlich irgendwie. Das war neu. In diesem Augenblick hörten wir ein kratzendes Geräusch. Hä? Harry zerriss das Foto. Das Foto der Almhütte. Königs einziges Foto. Langsam. Genüsslich. In 4 Teile. König gab einen kurzen, leisen, traurigen Laut von sich. Dann stand er auf, nahm die Schnipsel, die Harry auf den Tisch gestreut hatte, ging zum Mülleimer in der Ecke und warf die Schnipsel hinein. Duckmäuser! Duckmäuser! Wir mussten ihm helfen, dachten wir. Damit er kapiert, wie wichtig es ist, sich nicht alles gefallen zu lassen, sich zu wehren in diesem verfickten Scheißleben. Duckmäuser! Harry machte uns heimlich ein Zeichen. Na los, machen wir ein Spiel. Knien wir uns hin, um den Tisch. Genau, so. Jeder legt seine linke Hand auf den Tisch. Legen Sie Ihre Hand hier hin, Herr König. Das geht Reihe um. Ich fange an. Ich muss versuchen, mit meiner rechten Hand Silkes linke zu treffen. Hack. Jetzt ich. Achtung, Peter. Ah, Dreck! Passen Sie auf, Herr König, jetzt ich bei Ihnen. Peter erwischte König sofort. König war nicht schnell genug. Er lächelte. Seine Zähne waren nicht schief, nicht löchrig, nicht schlecht oder verfault. Ein bisschen gelblich vom pausenlosen Rauchen. Seine Haut furchig braun. Seine Haare kurz geschoren, grau schon. Wie alt er sein mochte, vielleicht 55? Peter rieb sich die Hand am Hosenbein ab, als hätte er etwas Unreines angefasst. Dabei war König alles andere als dreckig. Seine Kleidung gewaschen, seine Fingernägel sauber geschnitten. Sie sind dran. Sie müssen versuchen, Harrys Hand zu treffen. König nickte. Und wir grinsten, als König ausholte, viel zu langsam, viel zu durchschaubar. Es war ein leichtes für Harry, die linke rechtzeitig wegzuziehen. Die Spitze der Reißzwecke, die Harry unter seiner gewölbten Hand verborgen gehalten hatte, steckte tief in Königs Handfläche. Sein stummer Schrei. Jetzt, so dachten wir, wird es ein Ende haben. Jetzt, so dachten wir, wird er aufspringen, wird uns hinausjagen. Drecksgören, die ihm einen Flummi an den Schädel geknallt und in die Hand gespuckt und die sein einziges Foto zerrissen und ihm mit einer Reißzwecke Schmerzen zugefügt hatten. Aber nein, nein, nein, im Gegenteil. Er legte seine linke auf den Tisch und wartete darauf, dass wir weiterspielten. Etwa 5 Jahre zuvor war eine Ameise in Königs Hütte gekrabbelt. Und König geht in die Hocke, die Ameise quält sich auf seine Handfläche. König setzt die Ameise in eine Schüssel. Auf den Boden der Schüssel legt er ein Stück Zucker. Nichts geschieht. König hält seine Hand unter das Waschbecken, lässt von der Fingerspitze einen Tropfen Wasser, einen winzigen Tropfen nur, in die Schüssel fallen. Neben die Ameise. Die Ameisenkönigin schiebt ihren Kopf in den Wassertropfen, zieht ihn heraus, schiebt ihn hinein, zieht ihn heraus, schiebt ihn hinein. König läuft zum Bahnhof, fährt in die Stadt, sucht die Bibliothek auf, liest, liest, liest und kehrt nach Hause zurück. Die Ameise läuft nicht. Sie wartet. König schraubt eine Wasserflasche auf, füllt den Flaschendeckel halb mit Wasser, halb mit Honig, stellt ihn in die Schüssel und breitet ein dunkles Hemd darüber. Am nächsten Morgen hebt er vorsichtig das Hemd hoch. Die Ameisenkönigin hat ihre Flügel abgebissen. Auf den Flügeln liegen 6 Eier. Wütend. Wir waren wütend. Wütend über seine Wutlosigkeit. So einen Menschen, dachten wir, den kann es nicht geben. Den kann es nicht geben. So einen Menschen, den darf es nicht geben. Den darf es nicht geben. Wenn der sich nicht wehrt, dachten wir. Wenn der ein Opfer ist. Ein Opfer. Dann könnte man Dinge mit ihm tun, alles. Man könnte ihm seine Scheißergebenheit aus dem Leib prügeln. Ein Mensch darf sich nicht alles gefallen lassen. Verdammt! Ein Mensch muss ein Mensch sein, mit einem eigenen Willen. Wir wollten den Weg nicht gehen, der vor uns lag. Das sagt sich leicht jetzt, Jahre später, wo wir wissen, was geschehen ist. Das ist doch kein Leben. Ich meine, das hat was mit Würde zu tun. Wir gehen noch mal hin. Habt ihr die Jagdmesser gesehen? Was? In diesem Schränkchen hinterm Glas, 4 Stück. Ich würde gern wissen, was? Was das für ein Mensch ist. Na, duck mal, ist er. Gib die Flasche her. Na komm, du hast schon genug jetzt. Ich hab nie genug. So, los jetzt. Auf geht's, Leute. Oh, Scheiße. Mann. Er ist da. Er ist da, Licht! Er hatte die zerrissenen Teile des Fotos sorgsam zusammengeklebt und es wieder an die Wand gepinnt. An seinen angestammten Platz. Hallo, wir sind's, Herr König. Keine Angst, können wir reinkommen? Wir sind schon drinnen. Keine Angst. Setzen Sie sich. Sehr schön. So. Genau. Wir wollen Ihnen nur ganz kurz eine Frage stellen. Ich will Ihnen... Wer sind Sie eigentlich? Wirklich? Ich habe mein Heft wieder mitgebracht. Da schreibst du rein. Na los. Wird's bald? Das steht schon in der Bibel. Was? Wer dir auf die linke Wange schlägt, dem halt auch die rechte hin. Oh. Verdammt, ich glaub das nicht. Warum lässt du dir das gefallen? Die Messer, her damit. Das war wie eine Kugel, die wir angestoßen hatten. Nun rollte sie hinab und wir wussten nicht, wie wir sie aufhalten sollten. Der Berg war zu steil. Und wer soll's machen? Messer werfen, bis eins stecken bleibt. Der hat gewonnen. Jeder bekam eines der 4 Jagdmesser. Und wir warfen die Messer, einer nach dem anderen, gegen die innere Tür seiner Hütte. Yeah. Harry, na klar, immer Harry, Harry, Harry. Leute, und wo? Was? Wo soll ich ihn aufschlitzen? Im Gesicht. Die Backe? Der Hals. Da liegt die Hauptschlagader, Idiot. Das Kinn? Das Kinn. Das Kinn. Knapp unter dem Kinn. Harry setzte das Messer an und wir lasen in Harrys Augen, dass er dachte, König würde jetzt aufspringen und doch noch im letzten Augenblick abhauen. Aber nichts. Kein Mensch lässt sich einfach so aufschlitzen. Kein Mensch, der frei und ungefesselt dort sitzt, lässt sich einfach so aufschlitzen. Es gibt Instinkte, Reflexe. Und Harry handelte wie ferngesteuert, aus Trotz fast. Mit einem Ruck ritzte er das Messer am Kinn entlang. Und sofort spritzte ein Schwall Blut heraus. Scheiße, bist du bescheuert? Willst du den abstechen? Das Ding ist so scharf. Verdammt. Ich wollte einmal noch... Mensch! Wir waren schlagartig nüchtern. Weil der Duckmäuser einfach nur da saß und das Blut aus seinem Körper lief, taten wir alles, die Blutung zu stoppen. Wir fanden Tücher und pressten sie auf die Wunde. Wir schwitzten. Der Duckmäuser sah blass aus. Alles okay. Tut uns leid. Kein Wort zu niemandem. Hören Sie? Hier, draufdrücken. Ja, ganz feste draufdrücken. Ist nicht so schlimm. Haben Sie keine Pflaster? Wir verließen die Hütte. Nicole als Letzte. Sie drehte sich noch einmal um zum Duckmäuser. Und wie sie uns später erzählte, das war der Augenblick, in dem er den Blick hob und sie anschaute. Nicole. Nicole. Glasklar und traurig und schneekalt. Glasklar, Schneekalt. Der König ist als Kind ganz anders gewesen. Eher wild und zornig aufbrausend. Also in allem das Gegenteil von dem, wie er heute ist. Das ist ein Unfall gewesen. Ein Sturz vom Baum. Aufs Kinn ist er gefallen. Zunge zwischen den Zähnen. Glatter Durchbiss. Eines Nachts ist der Vater besoffen aus der Kneipe nach Hause gekommen und sein Sohn hat den eigenen Vater angepult. Ein 14-Jähriger, die Schnauze voll, hat er gebrüllt. Er hat die Schnauze voll davon, dass der Vater die Mutter so behandelt. So ein Duldsamer, ohne eigene Meinung, ohne Willen. Ein Widerspruchsloser, ein Ja-Sager, ein Duckmäuser, deshalb nennt man ihn ja so. Duckmäuser. Und da hat der Vater ihm eins übergebraten und dem bewusstlosen Sohn die Zunge rausgezerrt und mit der Gartenschere abgeknipst, damit ein für alle Mal Ruhe herrscht. Das ist ein ganz schlimm. Das sehe ich in seinen Augen, wenn er hier seine Drecksflaschen abgibt, jeden scheiß Samstag. Haltet euch bloß fern von dem. Also die waldbauliche Tätigkeit beinhaltet Pflege, Sanierung, Erneuerung des, ich sag mal, Waldökosystems, also im Sinne der forstlichen Nachhaltigkeit. Der Förster führte uns ins Wohnzimmer, wo sein Hund auf dem Teppich hechelte. Rudolf Gehring redete zunächst über die Forstwirtschaft, Thema unseres Referats, ein Vorwand, mit dem wir uns Einlass verschafft hatten. Und wir taten, als seien wir interessiert. Der Förster erzählte nur langweiliges Zeug. Irgendwann wollte er Nicole eine zweite Tasse Kakao eingießen und er kam ihr dabei sehr nah. Nein, danke. Wollen Sie lieber Kaffee? Wenn Sie mich so fragen. Ich habe meiner Frau gesagt, da kommen ein paar Kinder aus der Schule. Da hat sie eben Kakao gemacht, aber wenn ich gewusst hätte, wie ihr aussieht, also ich meine, wer ihr seid, wie Studenten seht ihr ja aus. Richtige Frauen und Männer. Also, ein Kaffee. Für die anderen auch? Ja, gern. So, was stinkt denn hier so? Die Stimme stinkt doch hier. Das ist der Hund. Nein, das ist was anderes. Oh, das ist eklig. Riecht ihr das nicht? Was liegt denn da oben auf dem Schrank? Weiß nicht. Schau doch mal nach. Schau selber nach. So, der Kaffee ist gleich fertig. Übrigens, man sagt, ihr geht zum König. Wir... Ja, ich habe mich auch um ihn gekümmert. Anfangs. Ja, man muss doch einem Menschen die Hand reichen. Wohnt ja quasi gegenüber. Also, ich könnte von meinem Speicher aus mit dem Fernglas in seine... Naja, habe ihn gefragt, ob er den Wald liebt, ob er gern hier lebt. Ja, ja, ja, nickt er. Pfandflaschen, habe ich gesagt, davon kann auch kein Mensch leben. Ob er sich nicht etwas dazu verdienen will. Eins führt zum anderen. Ich frage ihn, ob er sich vorstellen kann, mir ab und zu ein bisschen zur Hand zu gehen. Das wäre doch praktisch. Und der Duckmäuser? Tut das, was er am besten kann. Er nickt. Mit 16 kann man schon den Jagdschein machen. Seid ihr 16? 17. Und du? Ich auch. Tja, ich habe dem König eine Grundausstattung zusammengerafft. Hut, Fernglas, was Kollegen so ausrangiert haben. Ich habe ihm mein altes Jagdgewehr geliehen. Habe eine Ausnahmegenehmigung beschafft, wegen der mündlichen Prüfung. Naja, ihr wisst ja, seine Zunge. Und zur bestandenen Prüfung habe ich ihm ein Jagdmesserset geschenkt. Sie verstehen sich gut mit ihm? Ich? Naja, nein. Wir sind dann zur Jagd. Er und ich, das erste Mal. Ein guter Schuss. Schwarzkittel. Er steigt vom Hochsitz, er läuft hin, er fällt auf die Knie, zieht die Sau zu sich, er drückt seine Wange auf die Sau, das Blut aus der Sau ist noch warm und er, was macht er, der König, stellt euch das vor. Was denn? Er weint. Er weint? Ja, ja, er weint. Wenn er seine Zehen und Fingernägel schneidet, setzt er sich nackt auf den Hocker in der Nasszelle. Auf dem Boden liegt ein Taschentuch, auf das die Nägel fallen. Wenn er fertig ist, holt er einen Schuhkarton vom Regal, öffnet ihn, nimmt das Tuch sorgsam vom Boden und schüttet die Nägel hinein. Der Karton ist fast zu drei Vierteln gefüllt. Auch seine Haare. Auf dem Karton steht eine Jahreszahl. Neben dem Karton finden sich zwei weitere Kartons mit Jahreszahlen. Alle stehen im Keller. Die Hütte. Ja? Das Foto. Die Hütte, der Schnee. Der König. Hast du noch Zigaretten? Der Schnee, der alles bedeckt. Das Foto. Ich habe von der Hütte geträumt. Tagtraum. Jetzt spinn hier nicht rum. Ich bin in das Bild hineingegangen. In das Foto. In den Schnee, knietief. Ich habe mich durch den Schnee gekämpft. Richtung Hütte? In der Hütte saß ein Mann. König? Nein, ein gruseliger Mann. Er hatte ein Messer in der rechten. Aß irgendwas. Eine Wurst. Daneben ein Hammer, eine Schachtel mit Nägeln. Eine Zunge. Eine Zunge? Eine Zunge. Er hat sie neben den Teller auf den Tisch genagelt. Es war eine kleine Zunge, eine junge Zunge. Sie zuckte noch, wie der Schwanz einer Echse. Ich bin nicht rein in die Hütte, ich bin um die Hütte rum. Hinten am Hang gab es ein Kellerfenster. Und? Da saß er. Drin. Im Keller der Hütte. Der König. Als Junge, 8 Jahre alt. Blutig im Gesicht. Um den Mund rum. Bisschen Brot, bisschen Wasser. Eingesperrt. Dann kam sie. Wer? Eine Ameise. Ich sah sie ganz deutlich. Sie krabbelte wie ferngesteuert. Und sie verschwand unter einem Brett. Der Junge brach das Brett aus dem Boden. Nicht nur das eine, auch 3 andere Bretter. Und unter den Brettern fand er eine Axt. Und der Junge sprang zur Holzwand und schlug auf die Holzwand ein, so lange, bis es ein Loch gab, das groß genug war für ihn. Der kroch hinaus und floh. Rannte, humpelte über den Schnee. Er sah mich nicht, er floh. Der kleine König, er floh. Puh. Du träumst Sachen, Mensch. Nicole hatte schon immer gesagt, sobald sie eine Chance sehe, werde sie abhauen aus dem Kaff hier. Auf Nimmerwiedersehen. 2-mal hatte sie es schon versucht. Jedes Mal war sie nach ein paar Tagen zurückgekehrt. Ich muss hier raus, Silke. Komm, hör auf damit, nicht schon wieder. Es kotzt mich alles so an. Rauchen, saufen, ficken, Kinder kriegen und im Dorf verrecken. Wir werden hier nie rauskommen, wenn wir jetzt nicht abhauen. Wir sind kein Scheißdreck besser. Als unsere Eltern? Als der Duckmäuser. Wir sind genauso. Wir lassen alles über uns ergehen. Wir sagen zu allem Ja und Amen. Ohne Widerspruch. Wir kümmern uns nicht um das, was wir wirklich wollen. Wir machen alles mit. Den Druck, die scheiß Schule, Angst vorm Versagen, Arbeit, Rente, Kuschen. Ich will so nicht enden. Vielleicht hassen wir deshalb den König. Vielleicht hassen deshalb alle den König, weil wir genauso sind. Nichts als jämmerliche Duckmäuser, Nichtstuer, wehrloses Futter. Du doch nicht. Du hast keinen Blassen hast du von dem, was hier passiert. Hier drin. Jetzt hör schon auf. Und ich auch nicht. Nicole? Hey! Nicole! Und dann verschwand sie. Nicole. Sie meldete sich nicht. Das war ungewöhnlich. Zumindest eine SMS hatte sie immer geschickt. Bin weg, muss mal raus, macht euch keine Sorgen. Aber diesmal nichts. Ihr Handy tot. Wir stellten Bilder von Nicole ins Netz und twitterten, dass sie verschwunden sei. Zu früh für eine polizeiliche Ermittlung. Aber wir konnten nicht warten, wir mussten etwas tun. Ich glaube, sie ist noch mal hin. Wohin? In die Hütte. Zum Duckmäuser? Sie hat gesagt, er hat sie angeschaut, da, als wir ihn, ihr wisst schon, aufgeschlitzt haben. König war nicht da und wir durchsuchten die Hütte wie dämliche Detektive. Wir fanden im Keller Kartons mit Tierhaaren, wie wir zunächst dachten. Dazu sind sie zu dünn. Das sind Menschenhaare. Oh, und hier, Fingernägel. Und Fußnägel. Scheiße. Und dann sah ich das Haarband. Ganz hinten an der Wand, unterm Formikarium. Fast nicht zu sehen. Wir starrten auf das Band und hofften, dass König nicht zurückkäme. Nicht jetzt, nicht hier, nicht in diesem Augenblick. Nicht eher, als bis wir alle wieder zu Hause wären. Oder besser bei der Polizei mit diesem Haarband. Dem Haarband von Nicole. Mit einem Skalpell schlitzt König den Körper der Ente auf. Vom Gabelbein bis zur Kloake. Legt eine Pinzette unter, hebt das Knie aus, stopft einen Watteborsch in die Kloake, schiebt Unterschenkel in Hauttaschen, durchtrennt Wirbelgelenke, nimmt die Haut vom kalten Fleisch, näht den Hinterhauptschnitt zu, erstellt eine Umrisszeichnung, knipst das Genick durch, schneidet es ab, nicht nur das Genick, auch die Zunge. Der Balg muss konserviert werden. Eulan und Ammoniak, Holzwollknödel und Schnitztorf für den Kunstkörper und PU-Schaum und Glasfasermatten und immer Drähte und Watte. Er nimmt die Zange und klopft und zieht und zerrt, um den Flügel zu verankern. Setzt am Schluss Glasaugen ein. Seine Präparate misslingen allesamt. Doch König hört nicht auf mit dem, was er tut. Er hört nicht auf. Fand man in einem Waldstück einen Mädchenkörper, der völlig verkohlt. Die 17-jährige Nicole S. wurde von einem Spaziergänger in dieser Höhle entdeckt. Die Leiche war verbrannt, aber es handelt sich nach ersten Informationen um einen sogenannten Mordbrand. Das Mädchen wurde zunächst ermordet und dann verbrannt. Ob es sich um ein Sexualdelikt handelt, ist noch unklar. Dass es sich bei der Leiche um Nicole handelte, konnte man an den Zähnen feststellen. Ihr Körper wurde in einer Entfernung von 500 Metern zur Hütte des Duckmäusers gefunden. In einer Grotte. Komplett verbrannt. Ob sie vorher vergewaltigt worden war, konnte man nicht sagen. Man fand Stichwunden in der schwarzen Leiche. Nah beim Fundort entdeckte man Fußspuren, die zu Königs Stiefeln gehörten, und die Mordwaffe. Schlampig vergraben. Inzwischen verdächtigen die Behörden einen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fundort lebenden Mann in Untersuchungshaft. Der ermittelnde Kommissar spricht von einer erdrückenden Beweislast. Der Kommissar hieß Hans Metzger. Wir mussten ins Präsidium, noch vor der Beerdigung. Metzger war übergewichtig. Er saß auf seinem zu kleinen Stuhl und sah uns nicht mal an. Er hatte gehört, was wir getan hatten. Er hasste uns. Das spürten wir sofort. Glaub bloß nicht, dass ich Mitleid mit euch hab. Glaub bloß nicht, dass ich euch mit beschissenen Samthandschuhen anfasse. Glaub bloß nicht, dass ich meinen Arsch einen Zentimeter aus meinem Stuhl hier bewege wegen euch. Ihr habt zu Protokoll gegeben, dass ihr Jakob König gequält habt. Ich werde euch keine einzige Frage stellen. Ihr wisst, was für Fragen kommen, und ich hasse Fragen. Ich will antworten, den ganzen Scheiß von Anfang an. Mütze ab. Wir beichteten alles. Der Kommissar duldete kein Schweigen. Und wir blieben bei der Wahrheit. Wichser! Er nahm uns mit zum Verhör. Metzger und König. Ihr schaut euch das an. Ihr habt's euch verdient. Oder besser gesagt, ihr habt's nicht anders verdient. Hinter dem durchsichtigen Spiegel standen wir und mussten zusehen. Kaffee? König nickt. Zigarette? Er schwitzt. Extra stark, ohne Filter. Blick auf den Tisch gerichtet. Er wippt ein bisschen vor und zurück. Also gut, Herr König, ich will Ihnen nichts vormachen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht beschissen aus, um genau zu sein. Nicole Schellenbaum, 17, tot aufgefunden in der Grotte in ihrem Wald da draußen. Ein paar hundert Meter vom Fundort hat man eins ihrer Jagdmesser aus der Erde gebuddelt. Das Blut wurde abgewischt, aber es gibt Spuren. Das Messer ist eindeutig die Tatwaffe. Nicole wurde erstochen mit ihrem Messer, Herr König. Blutspuren von Nicole haben wir auf dem Boden ihrer Hütte gefunden. Sie haben sie in ihrer eigenen Hütte ermordet. Dann haben sie hinters Haus geschleift. Erst später haben sie in der Grotte verbrannt. Haare von Nicole auf ihrer Jacke. Fußspuren ihrer Stiefel. Und dazu als Motiv Rache. Dann die Aussagen dieser Gören, die sie gequält haben. Und Nicoles Haarband, das wir bei ihnen gefunden haben. So viel Indizien. Das reicht für zwei Verurteilungen. Der Duckmäuser starrt auf den Tisch. Also wenn sie es waren, dann sagen sie ja. Der Duckmäuser sieht Metzger an. Das heißt, ein einfaches Zeichen mit dem Kopf genügt. Meine Kollegen schauen zu. Er ringt kurz die Hände. Sie müssen nur nicken. Wir haben keinen Ärger mehr. Einfach nur nicken, dann sind Sie erlöst. Dann öffnet er den Mund, schließt ihn wieder. Wie ein Fisch. Haben Sie Jakob König, 54 Jahre alt, Nicole Schellenbaum mit ihrem Jagdmesser getötet. Der Duckmäuser schüttelt den Kopf Er verneint. Oh. Er verneint vehement. Sehr vehement für einen Duckmäuser. Wäre auch zu einfach gewesen. Der Duckmäuser kritzelt rasch etwas auf. Kein Gefängnis, bitte. Keine Gitter. Also gut. Dann sagen Sie mir, wenn Sie es nicht waren, wer war es denn dann? Der Duckmäuser zuckt mit den Achseln. Haben Sie Feinde? Kopfschütteln. Haben Sie Freunde? Kopfschütteln. Verwandte? Kopfschütteln. Bekannte? Irgendjemand, der Sie besucht? Die Schüler? Nein, die scheiden aus. Der Förster? Welcher Förster denn? Rudolf Gehring. Und Sie denken, Förster spaziert so mir nichts, dir nichts einfach in Ihre Hütte und... Metzger will das Geständnis erzwingen. Wir sehen nur den Duckmäuser, der immer verzweifelter die Hände ringt. Eine Maus in der Lebendfalle. Er weiß nicht aus, nicht ein. Waren Sie es, Herr König? Wir sehen seine Angst. Als hätte man ihn schon einmal in seinem Leben irgendwo eingesperrt. Waren Sie es, Herr König? Da sieht Jakob König in Richtung des Kommissars. Und er sieht nach rechts und nach links. Und er sieht keinen Ausweg mehr. Und dann läuft ihm eine Tränenspur das rechte Auge hinab. Er wischt sich mit dem Ärmel die Nase. Und dann tut er endlich das, was man von einem Duckmäuser erwartet. Er nickt. Er nickt. König nickt. Er gibt das Zeichen, auf das der Kommissar die letzten Stunden hingearbeitet hat. Und als er nickt, lässt sich Metzger erschöpft und dankbar in seinen Stuhl fallen und zündet sich eine verdiente Zigarette an und murmelt etwas. Aber König hört nicht auf zu nicken. Ist gut, das reicht jetzt. Hören Sie auf zu nicken. Aber der Duckmäuser tut weiter das, was er am besten kann. Nicken, nicken, ja sagen. Sich nicht widersetzen. Ja sagen. Der Duckmäuser nickt immer schneller, immer heftiger. Nicht widersetzen. Es ist nicht mehr nur der Hals, der den Kopf ins Nicken schickt. Ja sagen. Nein, der ganze Oberkörper nickt, wippt. Nicken. Der Ausdruck in den Augen des Kommissars wandelt sich. Metzger scheint etwas zu begreifen. Er versteht, dass er falsch liegt mit seiner Vermutung. Und König steigert sich weiter in sein wildes Nicken hinein. Und dann nimmt er Anlauf, um ein letztes Mal zu nicken. Und bei diesem allerletzten Nicken biegt König den Oberkörper so weit zurück, wie er kann und rammt seinen Kopf ungebremst nach vorn und der Schädel knallt mit Wucht auf die Tischplatte. König bleibt reglos dort liegen und Blut sickert aus seiner Stirn. Alles ging weiter wie gewohnt. Im Dorf, zu Hause, in der Schule. Manchmal schauten wir zur Tür und hofften, Nicole würde reinspazieren, ihren Kaugummi ausspucken, Richtung Mülleimer, den Minirock runterziehen, den Lehrer keines Blickes würdigen, sich hinsetzen, aufstöhnen, kurz den Kopf in die Hände legen und auf die Frage des Lehrers, weshalb sie erst jetzt erscheine, sagen, The wind was against me. Doch der Platz blieb leer. Er würde auf immer leer bleiben. Und es war schließlich Harry, der dieser Lehrer ein Ende bereitete und sich auf Nicoles Stuhl setzte. Wir verstanden ihn gut. Aber nachdem wir 3 Schulstunden auf diese Weise hinter uns gebracht hatten, erschraken wir plötzlich, weil wir nun alle auf Harrys leeren Stuhl starrten und merkten, wie dieser Stuhl unsere eigene Leere zum Ausdruck brachte. Die Tatsache, dass wir selbst uns fehlten, nicht mehr wussten, wer wir sind. Nicht mehr wussten, wer wir waren. Harry nicht und auch Peter nicht und ich nicht. Als Harry das nicht mehr länger aushalten konnte, stand er auf, öffnete das Fenster, nahm Nicoles Stuhl und warf ihn hinaus. Drei Wochen sitzt König im Gefängnis, ehe der Förster ein umfassendes Geständnis ablegt. Der Förster ist ein guter Mensch. Er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Er hat ein Leben geführt, wie viele andere. Ein Leben, das vor sich hinläuft, ohne innezuhalten. Ein Leben bergab vom Tag der Geburt. Und das Leben rollt und wird, je länger es rollt, immer schneller. Der Förster hat nichts von dem, was er getan hat, geplant. Er hat vom Speicher des Forsthauses aus die Hütte Jakob Königs beobachtet. Dabei hat er gesehen, dass Nicole Schellenbaum allein die Hütte betrat. Und Rudolf Gehring ist hingegangen, zu ihr, in die Hütte. Sie, Herr Gehring, was machen Sie hier? Und du, was machst du hier? Ich wollte den König besuchen. Der ist im Wald. Dann gehe ich lieber. Bleib. Bleib doch noch. Warum? Warum soll ich noch bleiben? Samt? Ist das Samt? Der Förster zeigt auf Nicoles Oberteil. Und Nicole schaut an sich herunter und dann zum Förster. Und sie will an ihm vorbei. Aber der hält sie am Arm fest. Ich habe nichts dagegen tun können. Es ist alles von allein geschehen. Eine Lawine. König ist nicht gekommen. Vielleicht lag er irgendwo im Wald. Tiere beobachten. Nicole spürt den brennenden Schmerz. Es gelingt ihr, die Daumen in die Augen des Försters zu bohren. Der Förster schreit. Nicole nutzt die Sekunde, um sich unterm Förster vorzuwälzen. Es reicht nicht für die rettende Tür. Nur für den Weg zu den Jagdmessern. Und Nicole reißt ein Messer an sich, spürt im selben Augenblick den Klammergriff des Försters, der sich um ihren Oberkörper legt, auf ihre Brüste. Und dann glaubt man dem Förster. Es war ein Kampf, ein Unfall. Ich habe der Nicole das Messer aus der Hand gerissen und das Messer hat sich in... Wir glauben dem Förster nicht. Wir wollen das nicht hören. Und danach habe ich nur noch daran gedacht, alles zu vertuschen. Ich habe sofort an König gedacht. Ich habe gedacht, dieser Kerl ist ein viel besserer Mörder als ich. Wir wollen das nicht hören. König ist ein viel wahrscheinlicherer Mörder. Der Mörder wurde letztlich überführt durch eine Larve. Die Larve einer ganz bestimmten Fliegenart. Eine Entschuldigung wird nicht reichen. Nicht verbrannt, weil das Feuer nicht heiß genug gewesen ist. Wir müssen König um Verzeihung bitten. Des Täters. Und das war nicht Jakob König. Wir haben das Haus des Försters durch. Wir müssen König helfen, zurückzufinden in sein Leben. Rudolf Gehring. Wir holen ihn ab, wenn er entlassen wird. Gestanden. Wir kochen was für ihn in seiner Hütte. Das Tor ging auf und König trat hinaus. Nach 3 Wochen. Als wir ihn sahen, erschraken wir. Ausgemergelt. Es hätte er tagelang nichts mehr gegessen. Wir traten auf ihn zu. Das hätte ja niemand ahnen können. Es sah alles so aus, als ob... Wir wollen es wieder gut machen, Herr König. Jetzt geht's nach Hause. Kommen Sie. Die Hütte war wieder freigegeben. Wir führten König hinein. Die Hütte hatten wir blitzblank geputzt. Die Kühlbox gefüllt. Blumen aufgestellt. Doch Jakob König schenkt den Veränderungen in seiner Hütte keine Beachtung. Er geht sofort zum Formikarium, schaut nach den Ameisen, nur kurz. Er sieht Harry an. Der begreift. Gemeinsam tragen sie die alten Aquarien nach draußen, in den Wald. König hebt die Deckel und holt den Gasbetonstein heraus, legt ihn in eine Kuhle, kippt die übrigen Ameisen darüber. Bedeckt alles mit Erde, holt einen Stock und zerknickt ihn zu einem großen A. Drückt das große A in den Dreck. Danach verliert er keine weitere Sekunde, sondern kehrt zurück in die Hütte. Steigt hinab in den Keller. Wir wollen was kochen. König kam nach oben, mit 3 seiner Präparationen, ein Dachs, 2 Enten. Er brachte sie nach draußen und legte sie vor die Hütte. Ging wieder in den Keller. Wir folgten ihm. Halfen ihm, nach und nach all seine ausgestopften Tiere aus der Hütte zu tragen. Alle? Er nickte. Er nickte. Er nickte Ja und Amen. Neuanfang. Als sämtliche Präparationen auf einem Haufen vor der Hütte lagen, holten wir auch die Kartons. Mit den Haaren und den abgeschnittenen Finger- und Zehennägeln. König zündete eine Kippe an und erhielt das Feuerzeug so lange an einen der Kartons, bis die Pappe Feuer fing. Dann starrte er auf das Feuerzeug und warf es hinterher, ins Feuer. Und wir dachten, es ist das erste Mal, dass er etwas tut. Meister Jakob. Er sprühte Spiritus auf sämtliche Präparationen und warf sie nach und nach in die Flammen. Es stank bestialisch. Irgendwann war alles verbrannt und König ging in die Hütte. Er ließ sich auf seinen Stuhl am Tisch nieder. Hinter ihm an der Wand hängt das zusammengeflickte Foto. Die Almhütte im Schnee. Wir aber setzten uns auf die übrigen Stühle, die wir am Vortag in die Hütte geschleppt hatten. Für uns. So saßen wir dann alle um den Tisch herum. Wir haben für Sie gekocht. Ein Topf Spaghetti mit Tomatensauce. Nichts Besonderes. Gurkensalat und Wein. Bier. Was Sie wollen. Wir hatten an alles gedacht. Sogar eine seiner Endloskassetten lief. Kimai. Immer nur Kimai. Wir aßen. Es schmeckte ihm. Er nickte. Lächelte. Und dann sagten wir, dass sich von nun an alles ändern werde. Sie können alles aufschreiben, was wir erledigen sollen für Sie. Wir wollen Ihnen helfen, Sie besser verstehen. Es war uns ernst. Wir hatten wirklich das Gefühl, etwas wiedergutmachen zu müssen. Sie können uns alles sagen, aufschreiben. Wir wollen Sie kennenlernen. Wir wollen verstehen, weshalb Sie so sind, wie Sie sind. Wir wollen an Ihrer Seite sein. Wir wollen wissen, was in Ihnen vorgeht. Wie es in Ihnen aussieht. Kimai. Was? Das ist italienisch, das heißt wer auch immer. Wer auch immer? Wer auch immer Sie sind, Herr König. Jakob König aß zu Ende, drehte sich langsam eine Zigarette, steckte sie zwischen die Lippen und lächelte. Wir streckten ihm unsere Feuerzeuge entgegen, aber er würdigte sie keines Blickes. Wir knipsten sie an, drei Flammen vor seinem Gesicht, aber er suchte in den Taschen nach seinem eigenen Feuerzeug, welches er, wie wir wussten, vorhin erst in die Flammen geworfen hatte. Und das dauerte, ehe er etwas herauszog aus seiner Tasche. Und was er herauszog aus der Tasche, das war kein Feuerzeug. Es war etwas anderes. Etwas, das er aus dem Keller mitgenommen haben musste. Vorhin, beim Aufräumen. Es war das Skalpell, das er für seine Präparationen brauchte. Und sein Blick fiel auf das Skalpell und er schien sich zu wundern, was für ein komisches Feuerzeug das war. Dann aber zuckte er mit den Achseln, schnitt sich in einer einzigen fließenden Bewegung und schnitt sich in einer einzigen fließenden Bewegung die Kehle durch, als hätte er sein ganzes Leben lang dafür geübt, die Kehle durch. Kippte, Stirn voran, auf den Tisch, die Kehle durch und gab den Blick frei auf das Foto in seinem Rücken, an der Wand, die Almhütte, die Schneelandschaft. Zerrissen und geflickt. Und wir schauten nicht auf den Tisch und nicht auf den Duckmäuser und nicht aufs Tischtuch, das sich langsam rot färbte. Nein. Wir steckten unsere Köpfe ins Foto und verschwanden darin. Für immer. Wer auch immer. Ein Hörspiel von Markus Orts. Es sprachen Erzählerin und Silke Isolda Duschauk. Erzähler Thomas Huber. Harry Enno Hesse. Nicole Anke Retzlaff. Peter Janusz Kotzai. Hans Metzger Felix Fördler. Rudolf Giering Peter Kurt. Jakob König Michael Altmann und viele andere. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Mechthild Austermann. Regieassistenz Fari Saremesche. Musik Rainer Quade. Regie Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.